herzlich willkommen zu Folge 8 des Rumblepack Podcast. Wir sind aus der Pause wieder zurück. Und zwar bin ich Maxi von The Final Stage und mit dabei sind der Consolist. Hi Leute. Und der Gameboy-Nerd. Hey, yo. Wir haben eine Pause gemacht, hab ich gar nicht gemerkt. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Ich war immer voll da, nur ihr wart nicht da. Ja, wir haben völlig neu im Konzept wieder da. Ja, genau, völlig neu. Nein, jetzt einfach ohne Konzept. Nein, aber wir haben uns auf unseren YouTube-Channel konzentriert, den wir aufgemacht haben. Und wollten den erstmal ein bisschen anlaufen lassen, um da diesen Podcast unter anderem noch mit hochzuladen. Und genau. Das empfanden wir dann für wichtiger, dass man erstmal eine Basis schaffen sollte, wo man den Podcast überhaupt verbreiten kann, bevor man 1000 Folgen Podcast macht. Und deswegen haben wir jetzt eine kleine Basis geschaffen quasi, noch eine bei YouTube und machen jetzt auch wieder Folgen. Und ja, Artwork ist nicht da, ist aber auch ziemlich egal eigentlich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie sonst auch immer. Wie geht's euch eigentlich? Okay. So. Mir geht's gut, danke. Mir geht's auch gut. Ich sollte das fragen. Stoner Podcast. Ja, klar. Oh Mann, oh Mann. Jetzt schiebst du auf uns. Maxi, du hast Stimmen. Nein, also wir pass auf. Niemals befohlen. Was hast du denn? Wie es uns geht. Machen wir es lieber interessanter. Was hast du denn so gespielt in letzter Zeit? Ich hatte gerade wieder eine heiße NES-Phase. Was habe ich gespielt? Ui. Hauptsächlich Super Mario Bros. 2 und parallel dazu Ninja Gaiden 1 und dazu dann noch unterwegs auf dem GBA Final Fantasy 4. Also alles, nee, nicht alles Titel mit Zahlen. Ninja Gaiden war der erste, ja. Hast du Ninja Gaiden je fertig gespielt? Ich hab's jetzt durch, ja. Ninja ja, okay. Gaiden 1. Ich finde, es ist übertrieben. Also es ist schon sau schwierig. Aber ja. Die Schwierigkeit ist verteilt, weißt du? Zum Beispiel Adventure Island 1 ist das ganze Spiel durch so schon schwierig, aber nicht unmöglich. Und hat dann kurz vor Ende eine so eine Phase, die unmöglich ist. Das ist so ein Sprung über 5 Plattformen, die wegbrechen und dein Timing muss einfach mehr als perfekt sein. Und das geht nicht. Und in Ninja Gaiden ist es so, es ist alles ein bisschen schwieriger von Anfang an. Aber es gibt eigentlich nie eine Stelle, die richtig unmöglich ist. Wenn du dich an die Patterns erinnerst, wie die Viecher fliegen und so, dann geht's. Und du darfst halt nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es einfacher wird, wenn du langsamer spielst. Im Prinzip ja, musst du es ein bisschen wie Sonic spielen. In dem Sinne, dass du immer nach rechts rennen gedrückt halten musst und einfach alles auswendig lernen musst. Weil wenn du stehen bleibst, kommen die Gegner, die du erschlägst, einfach in der Sekunde, in denen du sie erschlägst, direkt wieder. Und dann vielleicht noch ungünstiger. Das heißt, du gewinnst damit nichts. Du musst immer weiter rennen und dann geht's eigentlich. Und wie soll man sagen? Ich würde fast sagen, das ist das Uncharted der 8-Bit-Ära. Weil das, ich wusste vorher schon alle immer so, oh ja, Ninja Gaiden ist so cineastisch und die Zwischensequenz, habe ich immer gemeint, ja, ist klar. Und ich muss sagen, am Ende habe ich es tatsächlich für die Story fertig gespielt. Ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht und wie es weitergeht. Weil der Plot tatsächlich, also obwohl mir das jeder gesagt hat, wollte ich es nicht glauben, aber der Plot zieht einen mit. Also es ist echt gut gemacht. Okay, nee. Ja, ist bei NES-Spielen ja eher selten, ne? Was ich immer mochte bei Ninja Gaiden war, dass die ersten paar Levels gar nicht so schwierig waren. Und dadurch hatte man auch Motivation weiterzukommen. Also bis zum ersten Boss und so weiter ist es eigentlich kaum ein Problem. Und ich finde es ganz gut, wie sich die Schwierigkeit so ein bisschen aufbaut. Das haben sie sehr gut gemacht. Viele NES-Spiele waren einfach von Anfang an schwer oder es war zuerst schwierig und dann wurde es plötzlich wieder einfacher. Und die haben es meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Ja, ist ziemlich linear. Vor allen Dingen, es ist halt, wie gesagt, es ist nichts Unfaires. Bei vielen Leveln ist es halt, bei vielen Spielen, zum Beispiel Gunsmoke macht es, das wiederholt im vorletzten Level das Level einfach irgendwie 50 Mal oder so. Sprich, du bist am Ende und bist dann einfach wieder am Anfang und musst es irgendwie x-mal hintereinander durchspielen, ohne zu sterben. Es ist natürlich ein wahnsinnig billiger Weg, dann halt die Spielzeit zu strecken und dafür zu sorgen, dass der Spieler nie ans Ende kommt. Das macht Ninja Gaiden am Ende nicht. Du bekommst halt am Ende vom letzten Endboss bekommst du 3 Formen. Da war ich relativ überrascht, die du halt in einer Sequenz besiegen musst. Aber halt, es ist jedes Mal was Neues. Du denkst nicht, ja, ich mache jetzt nochmal dasselbe, sondern das sind halt andere Bosse mit verschiedenen Pattern und das ist in Ordnung, das macht Spaß bis zuletzt. Das ist eigentlich echt gut. Okay. Sehr zu empfehlen. Also schafft's bestimmt jetzt noch in meine Top 10 der NES Action-Spiele. Ja. Sehr überrascht. Ja, das hatte ich auch schon mal in meinem Warenkorb, aber dann habe ich mir dafür lieber, wie heißt es, DuckTales gekauft. Naja, ja, gut, heißt ja nicht, dass ich es mir nicht noch kaufen kann. Ja. Ja, es hat halt einen anderen Ton, ne? Es ist nicht alles so fröhlich und so. Das ist bei 8-Bit immer so eine. Genau, es ist ja ein bisschen erwachsener. Das klingt komisch bei 8-Bit, aber. Gut, und das zweite Spiel, das ich gespielt habe, war Super Mario Bros. 2. Habe ich so lange nicht angefasst, weil alle Leute ja immer gesagt haben: kein Mario-Spiel und voll nicht gut und nur hier Doki Doki Panic und so. Echt, ich find's total super. Also ich find's besser als Teil 1 und annähernd so gut wie Teil 3. Und ich weiß nicht, mir hat 3 dann irgendwie doch auch zu sehr besser gefallen, weiß ich auch nicht. Ich habe 2 auch erst einmal durchgespielt. Das Gute an Teil 2 finde ich halt, die Gameplay-Änderungen, die drin sind, sind ja nicht. Ich habe halt am Anfang gedacht, oh, okay, komisch, ich kann nicht auf Gegner draufspringen. Voll blöd irgendwie. Aber diese Änderung, dass du eben, wenn du auf Gegner draufspringst, dass du einfach auf ihnen stehen bleibst, die wird ja voll gut eingesetzt. Das ist ja nicht so, dass es nur nicht geht, Gegner zu töten, sondern dass auf den Gegnern draufstehen wird später voll oft als Gameplay-Element eingesetzt. Ich hatte da so eine Szene, wo ich einfach nicht weitergekommen bin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, ich kann auf keine andere Plattform springen, alles ist viel zu weit weg, was muss ich jetzt machen? Bis ich gerafft habe, da fliegt oben immer so ein Vogel vorbei, immer wieder. Und dann musst du quasi halt auf diesen Vogel draufspringen und total lange, irgendwie 15 Sekunden oder so, einfach nur drauf sitzen bleiben. Und der fliegt dich dann quasi über so ein Meer und dann kannst du abspringen und ab dann geht's normal weiter, so. Also, echt. Ja, das wäre halt auch relativ früh. Ja, das gibt's auch relativ früh. Ich glaube, das ist Level 3-1 oder so, wo du dann so ein Viech von seinem fliegenden Teppich trennen musst und dann auf dem Teppich wegfliegst. Stimmt. Ja. Ja, aber weiß ich nicht. Mir hat das mit den Schlüsseln und den Masken und so nicht gefallen. Ich habe die Dinger einfach gehasst. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, wie man sie kaputt machen kann. Das war dann wieder ganz lustig, aber ich weiß nicht, mir hat dieses Spielprinzip nicht so gut gefallen. Keine Ahnung. Ja, ich spiele dann lieber super. Das konventionelle Mario. Es gibt ja auch immer dieses Gerücht, dass die es rausgenommen hätten, weil sie halt dachten, dass das Original Mario 2 vom japanischen Markt zu schwierig wäre für Amerika und Europa. Das ist gar nicht richtig so. Also ich habe das letztens in einem Interview mit dem Kerl gesehen, das war halt der Supervisor von Nintendo of America, der das zu entscheiden hatte. Und er hat halt gemeint, ja gut, das war da schon eine Weile her, dass Super Mario Bros. 2 in Japan rausgekommen ist. Und es gab halt schon viele andere Jump'n'Runs vom selben Entwickler. Und er empfand halt den Schritt von 1 zu 2 auch als zu gering. Es war tatsächlich nur wie ein Map-Pack. Und dieses andere Spiel, dieses Doki Doki Panic, war halt viel viel fortschrittlicher und viel abwechslungsreicher und hat viel mehr neu und anders gemacht. Und deswegen hat er es eigentlich reingenommen, weil es halt auch ein innovativeres und besseres Spiel war in seinen Augen, nicht nur wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ja. Ja gut. Ich kannte jetzt auch nur das Gerücht, dass es halt zu schwer sein sollte, so. Aber gut. Ja. Das wird ja auch immer wieder so behauptet. Ne? Also, es war halt, ja, da war halt eine zeitliche Diskrepanz dazwischen. Und ich finde halt vor allen Dingen legitim ist es halt, weil es auch von denselben Leuten ist, die halt die Super Mario Bros. Spiele gemacht haben. Die haben halt irgendwie, gibt es in Japan so eine Convention. Und dieses Doki Doki Panic ist irgendwie mit den Maskottchen dieser Convention. Dafür haben die das gemacht. Und deswegen, ja, sind es halt keine Mario-Charaktere oder so, aber es ist dasselbe Team. Und die waren auch sehr stolz auf das Spiel, das sie dort fabriziert haben. Ja. Na gut, warum auch nicht? Es hat ja funktioniert, das Spiel. Nichtsdestotrotz. Ja. Was hast du sonst noch gespielt, GameBoy? Game Boy Advance hast du gesagt, oder? Genau, ja. Final Fantasy 4. Das habe ich genau, vor allen Dingen, ich hatte letztens eine große Prüfung und direkt vorher habe ich immer mehr davon gespielt. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur von meinem Leben geflohen bin. Dann hatte ich aber einmal einen Hänger und kennt ihr das, wenn man irgendwie, ich bin ganz lange nicht weitergekommen, dann musste ich online nachsehen und dann konnte ich zwar weiter, aber seitdem macht mich das Spiel irgendwie nicht mehr so an. Das ist irgendwie, ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich erst wieder reinkommen, aber habt ihr Final Fantasy 4 mal gespielt? Auf dem DS, nee. Ja. Weil, ja, also die Handlung und so, das ist schon alles total super und ich war echt überrascht, dass ich später tatsächlich an den Charakteren interessiert war, obwohl das ja in so einer strangen Fantasy-Welt spielt und so. Und ich konnte mich ehrlich gesagt bisher noch nie mit den Final Fantasy-Charakteren so gut identifizieren wie jetzt in 4. Und ich meine, ich habe die PlayStation 2 Teile gespielt, deswegen dachte ich eigentlich, okay, das Beste hast du jetzt schon hinter dir und das wird dich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so flashen, aber es war echt klasse, wie man immer mehr reinkommt. Und also am Anfang spielt man so einen Arsch, der halt einfach irgendwie immer in Städte reingeht und alle abmeuchelt für seinen König und so und der mit der Zeit halt dann Gewissensbisse kriegt und das dann irgendwann nicht mehr machen will und sein König dann mal hier sagt, oh nee, du, ich will das nicht mehr machen. Und dann gibt der König ihm irgendwie so einen Ring mit und meint, ja gut, musst du nicht mehr machen, aber bring den Ring in der Stadt. Und dann kommst du mit dem Ring in der Stadt und irgendwie fliegt der Ring in die Luft dort und tötet irgendwie alle Beschwörer in diesem Dorf. Irgendwie war das so ein Dorf, wo total viele talentierte Beschwörer gelebt haben. Und dann hat der König dich quasi so missbraucht, um dort halt die Beschwörer, die ihm sonst hätten gefährlich werden können, auszulöschen. Und dann ist da aber ein kleines Mädchen, das so ganz knapp überlebt, aber dann halt nur Angst vor dir hat, weil du halt gerade ihre Eltern getötet hast, ne? Und die nimmst du dann mit in deine Party und die wird später stärker und vertraut dir und so. Und irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass ich tatsächlich noch ja, eine Beziehung zu solchen Figuren aufbauen kann, nachdem man schon so viel Explizites aus modernen Spielen gewohnt ist und dort halt alles nur Text ist und ein bisschen Musik ab und zu. Ne? Das hat mich echt gewundert. Das Problem ist bloß, ja. Später gibt es so eine Sequenz, wo du kriegst halt ein Luftschiff, ne? Und dir wird gesagt, du musst jetzt einen Weg in die Unterwelt finden, weißt aber nicht wo. Und deine Figuren sagen auch, sie wissen nicht wo. Und dann sagt nur dein Luftschiffkapitän, ja, in Ordnung, dann fliegen wir halt rum, bis wir das finden. Und das ist dann tatsächlich so. Du kannst frei auf der Welt rumfliegen, kannst überall landen, musst du aber auch. Und dann bin ich ewig lang einfach nur rumgeflogen übers Meer und dort dann runter und in dem Dorf geguckt und so, bis ich dann online halt nachgeguckt habe. Und das ist auch abstrus. Das ist nicht, dass irgendwo dann ein Loch in der Erde ist, wo du mit dem Luftschiff reinfliegst. Weil nach sowas habe ich halt gesucht, ne? Sondern du musst irgendwie an so eine abgelegene Stadt, an so einer Insel, dort musst du landen, dann musst du dort in so ein kleines Nebenhäuschen gehen, dort ist so eine Art Brunnen, in den Brunnen musst du ein Item schmeißen, das du irgendwie vorher gefunden hast, irgendwie der Magmastein oder so, von dem du bis dahin nicht wusstest, dass er sowas kann, dann schmeißt du den in den Brunnen und der öffnet dann ein Tor zur Unterwelt. Wer kommt denn auf so einen Scheiß? Ja. Also spätestens da hätte ich keine Lust mehr gehabt, das weiterzuspielen. Ja, seitdem bin ich auch stark ausgebremst. Irgendwie treibt es mich jetzt nicht mehr so wie vorher. Naja. Das ist ja echt ein richtiger Arsch. Aber apropos grandiose Rollenspiele, ich denke mal, der Konsumist hat die letzten 80.000 Stunden in Skyrim verbracht, oder hast du noch ein Leben? Ja, viel Zeit mit Skyrim verbracht. Ja, was gibt's großartig zu sagen? Es ist ein stark verbessertes Oblivion mit Elementen von Morrowind und auch recht inspiriert von anderen Rollenspielen, wie zum Beispiel Dragon Age. Da habe ich das Gefühl, gewisse Quests erinnern mich auf jeden Fall so an Dragon Age und so die Story-Entwicklung und so weiter. Ja, es gefällt mir natürlich. Es fühlt sich natürlich immer so an, egal wie viel man spielt, dass man einfach nur erst so den Anfang gesehen hat und dass es noch so viel mehr gibt. So, deshalb kann ich da nie, wahrscheinlich werde ich nie ein abschließendes Wort zu dem Spiel sagen können, wenn man die einfach nie so viel gespielt hätte. Ja. Aber ich arbeite daran. Was mich an Skyrim stört, wahrscheinlich darf man mit sowas überhaupt nie einen Satz einleiten, weil man dann gelyncht wird, aber was mich an Skyrim stört, ist das, was mich immer, ich glaube, deswegen bin ich noch so stark Retro-Gamer, weil sobald so ein Spiel versucht, so realistisch zu sein, entdecke ich eher Fehler. Weißt du, das ist wie wenn du irgendwie so ein Aquarellgemälde hast, das nur aus 5 Strichen besteht, dann fängst du halt nicht an zu sagen, okay, da fehlt jetzt irgendwie eine Augenwimper oder so. Aber wenn es halt ganz realistisch versucht zu sein, dann fallen dir solche Fehler auf. In Skyrim ist es vor allen Dingen so Sachen wie, was weiß ich, wenn du dort in einem Dorf bist und so und du schmeißt irgendwas um oder so und richtest dort voll das Chaos an und da liegen halt überall dann die Früchte und der ganze Scheiß liegt auf dem Boden. Die ganze Stadt ist halt irgendwie dann verwüstet und sieht scheiße aus. Ja. Und dann kommst du nach ein paar Tagen wieder und die Scheiße liegt da immer noch rum. Dann kannst du jetzt zwar sagen, oh, wie super, dass das Spiel, oder was ich auch gehört habe bei einem anderen, ist der Drache mitten in der Stadt halt gestorben und dann lag da das Gerippe mitten auf so einer Hauptverkehrsstraße. Ne? Ja. Und er ist halt später wiedergekommen und die Leute standen alle in diesem Gerippe, weil die halt, das Spiel räumt die Sachen nicht weg, das speichert, die sind da und die KI geht nicht drum rum und kommt nicht damit klar und so, sondern steht dann einfach wie blöd halt also, da, ne? Ich muss ja sagen, was diese Spiele angeht, und damit meine ich Skyrim, damit meine ich die neuen Fallout-Spiele, Oblivion, die sind voller Fehler. Und das ist einfach so. Und das geht nicht anders bei einem Spiel, das so viele komplexe Spielsysteme in einem großen System hat und das alles aufgehen muss. Es ist das ambitionierteste Spiel, das ich bisher gespielt habe. Und es gibt diese Fehler, die mich persönlich einfach nicht stören, weil sie Bugs sind, die witzig sind. Aber sowas stört doch. Also in so einem ernsten das sich selbst auch so ernst nimmt. Ja. Es ist nicht ein Spiel, das sich extrem ernst nimmt, indem dass du wie soll ich sagen? Ich habe einen extrem witzigen Bug gefunden. Und zwar gibt es in dem Spiel Mammuts. Und ich bin einfach mal so da gesessen und habe in die Ferne geschaut und da waren so 2 Mammuts. Und plötzlich der eine Mammut hebt ab und geht so schräg Richtung Himmel. Und zwar einfach, als würde er von einem UFO, ja nicht von einem UFO, aber es ist so, als wäre er gestorben und würde als Engel jetzt in den Himmel fliegen. Also der geht wirklich genau ganz gerade so in den Himmel und das sieht einfach, solche Fehler sind einfach witzig. Meiner Meinung nach stören mich nicht, weil ich weiß, dass es ein solches Spiel ohne Fehler unmöglich ist. Da kann mir keiner was sagen, es ist nicht möglich. Sie haben, es gibt dafür extrem wenige Fehler. Und ich glaube, ich kann mich an einem Spiel stören, an den kleinsten Fehlern kann ich mich stören bei einem Spiel, das ich eigentlich mag und ich sehe irgendeinen kleinen Bug oder irgendwelche Sachen, die mich ein bisschen stören und ich mag das Spiel nicht mehr. Das passiert bei mir. Aber bei diesen ist es eher so ein bisschen, dass ich mir bewusst bin, dass es anders eigentlich nicht geht. Also, dass ich weiß, es geht nicht anders, es stört mich gar nicht mehr. Es ist eine dichte Atmosphäre, aber trotzdem stören diese Bugs nicht. Etwas anderes, ich habe ein weiterer witziger Bug, da gab es ein Papier im Grunde so auf einem Tisch. Und ich habe mit meiner Flammenmagie dieses Papier verkohlen wollen. Also ich habe da einfach drauf gezielt mit meinen Flammenhänden und nach etwa 5 Sekunden hat sich das Papier in einen Kessel verwandelt. Einfach so. Also plötzlich war da ein Kessel. Und das fand ich genial. Also, das passiert alle paar Stunden mal, so ein Bug. Ich gebe natürlich recht, wenn es ein Fehler ist mit der KI und die geht dann nicht mehr weiter oder sowas und das kann nerven, klar. Auch Fehler, die das Spiel kaputt machen. Das ist alles Sachen, die sind scheiße, aber bei kleinen Fehlern wie sowas oder ich weiß nicht, wenn man dieses Spiel spielt und sieht, was sie alles so genial gemacht haben und wie komplex dieses Spiel ist, und es ist mit Sicherheit das komplexeste Spiel aller Zeiten, was das Design angeht, dann kann man Und man wird einfach über diese Sachen hinwegsehen. Kann ich dir sagen. Also wenn du es spielst, Ja. du wirst darüber hinwegsehen können. Hundertprozentig. Ja. Man kann sich halt auch selber die Atmosphäre kaputt machen, weil sie eben, wie du sagst, sie haben es unheimlich realistisch gemacht. Zum Beispiel ist halt, Ja, was die heißt KI ist so realistisch? programmiert, dass Dinge, die sie halt physisch nicht sehen kann, die Augen im Kopf der Figur nicht sehen können, die nimmt die Figur nicht wahr. Also sehen funktioniert tatsächlich über die Augen und über den Kopf, Ja. aber das resultiert darin, dass du in einen Laden gehen kannst, dem Ladenbesitzer einen Eimer auf dem Kopf setzt, Ah, seine das habe ich auch Frau, die gesehen. neben ihm steht, abdolchen kannst, sie auf den Boden legen kannst, ihn komplett ausraubst, ihm den Topf wieder abnimmst und er dich fragt, was du haben möchtest. Und wo du dann auch denkst, okay, schau mal, das da, ne? Aber schau mal, du hast. Das kannst du nicht anders lösen. Unmöglich. Du kannst Ja, nicht ein Script gut, du schreiben für müsstest jeden halt ab einzelnen, dann, ja, für jedes einzelne Objekt, das du du ihm. müsstest halt als Skript mit einschreiben, dass der, wenn ihm was auf den Kopf gesetzt wird, dass er sich wehrt. Ab dann, wenn die Möglichkeit da ist. Also Ja, du eigentlich ist kannst es halt so im nicht jede Spiel, Eventualität eindenken. Ja. dass es eben genau bei einem so komplexen Spiel ist es unmöglich. Und eigentlich ist es ja so, dass wenn du ein Objekt nimmst, ich weiß nicht mehr, ob er in dem Video das diesen was war es ein so ein Eimer oder ob er das jetzt vom Naja. Zimmer hat, weil wenn du es aus seinem Zimmer nimmst, dann wird er wütend, weil du das eigentlich aufnimmst und ihm auf den Kopf setzt. Also nicht, weil du es ihm auf den Kopf setzt, aber du solltest seine Sachen nicht Ja, weil du es berühren, klaust. eigentlich. Genau. Genau. Aber ja, natürlich. Das sind witzige Sachen, meiner Meinung nach. Und ich finde nicht, dass es die. Ich weiß, es ist sehr schwer zu glauben jetzt. Aber für mich hat das nie irgendwie die Atmosphäre gestört. Auch bei Oblivion nie. Ja, Aber ich glaube, sollte man für sich bei mir selbst ist sehen. es Es auch. ist wirklich nicht ein Ja. realistisches Spiel, in dem das wirklich alles. Es ist. Die Welt an sich ergibt perfekten Sinn, wenn du siehst. Weil für mich waren diese kleinen Fehlerchen und so weiter immer auch ein Teil dieser Spiele, weil es einfach nicht anders geht. Und irgendwie ein Teil dieser Welt. Ich weiß, es klingt seltsam und ich hätte auch lieber ein Spiel, das keine Bugs hätte. Aber ich fühle mich natürlich immer noch in einem Spiel. Das kann kein Spiel ändern, dass ich weiß, dass ich in Ne. einem Spiel bin und dass es immer nur so und so weit geht. Und irgendwann kommt eine Grenze, von dem man sagen muss, ja, hier bis hierhin und nicht weiter. Ab dahin gibt es seltsame Sachen. Ja. Ich glaube, es ist bei mir auch einfach so eine Art psychologischer Abwehrmechanismus, weil ich halt die Vorberichterstattung zu dem Spiel gesehen habe und gedacht habe, okay, wenn das wirklich so wird, wie es angepriesen ist und das das perfekte Spiel ist, dann muss ich mir so eine fucking Konsole holen. Und dann habe ich es halt gespielt und habe gemerkt, okay, es ist halt nicht perfekt, es ist sehr gut und es ist schon klar, dass ich jetzt alle das Maul drüber zerreißen, aber es ist sehr gut, aber es ist noch keine religiöse Erfahrung. Ja, aber das ist doch ganz klar, dass es nicht perfekt ist. Ja, Ein gut. solches Spiel kann nicht Habe ich perfekt sein. Es erwartet. ist Ja. ein Meisterwerk, wenn du überlegst, wie wenig Fehler es gibt. Wie wirklich Ja. Das alles stimmt fast allerdings. perfekt funktioniert. Das ist ein Wunder, dass es alles wirklich aufgeht. Und das haben sie mit Oblivion noch nicht so gut hinbekommen. Und ich glaube, jedes Team, das ein solches Spiel probieren würde, es würde einfach schief gehen. So viele Sachen können schief gehen. Irgendwelche kleinen Attribute oder Variablen, die nicht passen oder die sich widersprechen und dann gibt's Fehler und die hast du hier extrem selten. Wobei wir da gleich zu einem Newsbeitrag kommen, den ich nicht vorbereitet habe, aber an den ich jetzt gerade gedacht habe, dass es Bugs gibt für die PS3. Save Bugs, also man speichert das Spiel und das Spiel ist nachher kaputt, das Save Game. Gab es jetzt in der letzten Woche des Öfteren Bei Skyrim. bei Skyrim, genau. Und das Oh, ist nicht, scheiße. das Das ist ist übel. nichts extrem Neues, da gibt es immer wieder mal Spiele, die sowas hatten, aber das ist natürlich ein ganz großes Spiel und das darf natürlich Ja, eigentlich klar. nicht sein. Und das hat sich bisher nur auf der PS3 gefunden, wie sich, glaube ich, auch bei New Vegas, da gab es einen Bug, Fallout New Vegas, da gab es einen Hut im Spiel, einen bestimmten Cowboy-Hut, den, wenn man ihn aufsetzte, war das Spiel zu Ende. Das war ein Bug, das Spiel konnte, man konnte nicht mehr laden. Es war unmöglich, es war einfach zu Ende. Man musste neu starten. Der Hut des Vergessens. Ja, genau. Das ist unglaublich. Und jetzt hat die PS3 leider dieses Problem. Wobei ich sagen muss, ich habe Oblivion auf der PS3 gespielt. Also ich habe es früher auf dem PC gespielt, aber seit ich eine PS3 habe, habe ich es ja auch auf der PS3 gespielt. Ich habe Fallout 3 auf der PS3 und diese Safe Games, die werden immer größer mit der Zeit, weil es natürlich immer mehr speichern muss, immer mehr Sachen, die passieren. Ja, klar. Und dann hast du mit der Zeit eine 20 Megabyte Safe Game. Und du machst in diesen Spielen automatisch viele Save-Games und das Spiel läuft immer schlechter. Also es ist wirklich so, wenn du jetzt 50 Stunden gespielt hast des Spiels, merkst du das noch nicht. Wenn du jetzt 70 Stunden gespielt hast, merkst du, dass es sich immer mal wieder aufhängt. Meine Freundin hat jetzt 130 Stunden Fallout 3 gespielt insgesamt. Und es ist wirklich so, dass es all 10 Minuten einfach stehen bleibt für 10 Sekunden oder für eine Minute oder die ganze Zeit sich aufhängt. Ich weiß nicht genau, das ist ein Problem und das ist dasselbe Problem jetzt mit Skyrim. Diese Safe Games werden immer größer und es gibt immer mehr Probleme damit. Ich hoffe, sie können das lösen durch einen Patch, aber ich weiß nicht, auf der Xbox hatten sie das Problem nicht. Deshalb frage ich mich schon, was denn das ist auf der PS3 von Bethesda. Wir müssen das unbedingt mal herausfinden, also. Ja, die Hardware müsste ja eigentlich ausreichen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, das ist eine seltsame Sache. Wenn man das mal vergleicht mit der PS2 Standard Memory Card, die insgesamt 8 Megabyte hatte, wo man auch ganz gut mit hinkam eigentlich. Jetzt hat so ein Spiel mal locker 20 MB. Ich weiß nicht, mich verwundert das immer wieder. Aber ja, bin ich einfach nicht zeitgenössisch und die sind eigentlich schon noch größer. Vor kurzem mal Phantasy Star Universe spielen wollen auf der PS2. Ein Save-Game, 8 Megabyte. Hast du einfach ein Stick, kannst du für dieses Spiel brauchen, nichts anderes. Ist doch scheiße. Na, geil. Aber gut. Eine News, die ich nicht vorbereitet habe, der Plot für den nächsten Mass Effect-Teil ist geleakt, ne? Die Story ist irgendwie draußen. Ja, genau, das wurde geleakt. Es war eine Alpha-Version. Ich glaube nicht mal eine Alpha-Version und jemand hat einen Fehler gemacht und die auf dem Xbox Live Dingens da online geschaltet und für eine kurze Zeit konnten die Leute das runterladen und ausprobieren. Habt ihr das gespielt? Habt ihr das gesehen? Oder? Ich dachte, das wäre eine Textdatei, das konnte man doch nicht spielen. Doch, das war eine spielbare, in spielbarer Form, das ist eben das Geniale dran. Und, Cool, okay. Das war ein ganzer Teil, den man da spielen konnte und ich habe einige Videos darüber gesehen. Das ist also, du hast da eine Version, die teilweise, die Dialoge sind einfach noch nicht implementiert, gewisse Animationen sind noch nicht drin und es gab tatsächlich Leute, die fanden, das neue Mass Effect wird scheiße, denn ich habe hier gesehen, wie das dann wirklich wird und die Animationen sind noch nicht mal implementiert. Also es ist wirklich... Eine coole Sache, ihr könnt euch das mal anschauen, weil es ist ein interessanter Blick hinter die Kulissen von so einem Spiel, das noch nicht fertig ist. Da ist es eigentlich ganz interessant, aber ansonsten, jedes Spiel sieht so aus, wenn es noch irgendwie 5-6 Monate geht, bis es draußen ist. Also, ja, die aber Frage ich weiß ist halt, nicht, ob ich Ihnen glaube, dass die Story wirklich am Ende gar nichts damit zu tun hat. Deswegen habe ich es mir auch bisher nicht angeschaut, weil ich glaube, dass doch noch Elemente davon drin bleiben. Also klar behaupten die das jetzt und die haben geben auch gemeint, das wäre gar nicht so schlecht, weil sie jetzt das Feedback quasi aus der Community, das jetzt dadurch online entstanden ist, nutzen und einfließen lassen in die zukünftig tatsächliche Handlung. Ist Quatsch, glaube ich auch. Also es ist, ich habe jetzt nicht keine Details gehört, weil ich da absichtlich irgendwie nicht weitergelesen habe, aber das Ende soll klar sein und gewisse Plotpunkte sind auch klar. Und ja, genau, also ich glaube nicht, dass sie das noch verändern. Jetzt 5-6 Monate bevor. Unmöglich. Unmöglich. Ja, wie sollten sie? Finanziell nicht machbar, ne? Ja, also ich glaube, wer sich da irgendwie hat spoilern lassen, der ist selber schuld. Irgendwie. Ja, klar. Ja, und, auf jeden Fall. Ja, man sollte sich nicht aufregen. Ich finde es ein ganz interessanter Blick hinter die Kulissen. Ansonsten, ja, sowas darf natürlich nicht passieren, aber ich glaube, theoretisch ist es auch eine ganz gute Werbung gewesen. Nicht, dass das Spiel jetzt das nötig hätte, aber so, ich glaube, Ja. so Presse, bla bla, ist gut für ein Spiel. Vor allem jetzt ist, momentan hört man ja nicht viel darüber. Ja, das stimmt. Kontroversen sind auch nicht schlecht. Ja, vielleicht sollten wir auch mal bei uns auf der Seite irgendwie mehr Kontroversen erzeugen. Weiß noch nicht, wie irgendwelche Gerüchte über Artwork verbreiten. Weiß noch nicht. Also ja, ich hab Skyrim gespielt und ich bin sehr zufrieden damit. Es gibt ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen, weil ich glaube, ich muss nicht darüber reden, wie toll das Spiel ist. Kann ich auch nicht groß. Nehmt einfach an, mir gefällt alles über dieses Spiel, außer die Dinge, die ich jetzt sage. Gasthöfe sehen leider sehr, sehr ähnlich aus. Alle. Nicht alle, aber man trifft da schon auf 5 Gasthöfe, die genau gleich aufgebaut sind. Das ist, bei Oblivion war das eigentlich recht normal. Da war sowieso, wurde vieles kopiert und so weiter. Aber bei Skyrim ist man sich das nicht wirklich gewohnt, weil die Häuser schon unterschiedlich aussehen. Und vor allem auch die Außenumgebungen sehr, sehr, wie soll ich sagen, handdesignt wirken und nicht automatisch. Und leider sehen viele der Gasthöfe einfach genau gleich aus. Etwas langweilig halt. Das hat mir nicht so gefallen. Und was mir auch nicht so gefallen hat, ist, dass diese Diebesgilde und ja, vor allem die Diebesgilde irgendwie in einer Stadt nur aktiv sind und man nichts von der Diebesgilde hört, überhaupt nichts im Spiel, außer man ist in dieser Stadt. Und wenn man in diese Stadt kommt, hört man nach einer Sekunde schon was von der Diebesgilde, weil man dann zufällig einen Dialog von 2 Leuten über die Diebesgilde hört. Und mit jeder Person in dieser Stadt kann man über die Diebesgilde reden. Selbst die Leute, die die Diebesgilde führen, reden offen über die Diebesgilde. Und da fragt man sich dann schon, wie sie von diesem genialen System von Oblivion, dass man überhaupt aufgenommen wird, das war ein Krampf, bis man überhaupt herausgefunden hat, gibt es überhaupt eine Diebesgilde? Und an wen muss ich mich wenden? Und dann gab es noch diese Prüfung, um überhaupt in die Diebesgilde aufgenommen zu werden. Ich weiß nicht, ich habe mich da noch nicht zu sehr reingeworfen in das ganze Diebesgildenzeug, aber es scheint jetzt auf den ersten Blick ein wenig ja, enttäuschend zu sein, aber wer weiß, vielleicht sind die Quests dann sehr gut oder vielleicht ist es doch schwieriger, da aufgenommen zu werden, keine Ahnung, es wirkt so auf den ersten Blick ein wenig billig, aber wer weiß. Ansonsten, wie gesagt, ich mag das Spiel. Ja. Ah, Was es ist erwartet man nur. noch anderes? Ja, ich sollte aufhören, drauf rumzuhacken, aber nur noch abschließend sind ein, zwei Sätze. Ich meine, ich habe halt einen Meilenstein erwartet, weißt du? Und was ich gekriegt habe, war halt Oblivion 1.5. Und mir konnte bisher auch noch keiner sagen, abgesehen vom grafischen Fortschritt, warum ich jetzt unbedingt das haben müsste, außer jetzt leveln die Monster nicht mehr mit. Super, das konnte man vorher am PC mit einem Mod auch erledigen, dass das wegging und dann konnte man auch wieder normal spielen. Also, mir fehlt immer noch, mir fehlt der Meilenstein. Ich bin enttäuscht. Ja. Also hast du die älteren Elder Scrolls, also 1 und 2 mal gespielt? Morrowind und Oblivion, ja. Nee, ich meine 1 und 2, also Arena und Daggerfall. Ah, okay. Nö, dann nur das zweite. Also im Grunde hatten sie schon in den ersten beiden Spielen genau das, was man dann in Morrowind und Oblivion gesehen hat, auch schon. Sie hatten dieses Ja. System, hatten sie schon lange. Es ist einfach, es musste einfach mal wirklich richtig gemacht werden. Sie haben das eigentlich in Morrowind schon gemacht. Nur hatten sie damals einfach, es gab halt keine Sprachausgabe. Es war damals war es einfach noch ein PC-Spiel. Und Oblivion war zu einem Teil auch ein PC-Spiel, aber Skyrim, muss man sagen, ist sehr optimiert für die Konsole. Was ich jetzt weder schlecht noch gut finde. Aber sie haben keine großen Schritte gemacht, indem sich das Spiel verändert hat. Aber sie haben es trotzdem ihr System durch Skyrim jetzt perfektioniert. Hatten sie Okay, schon ja. bis zu einem bestimmten Punkt mit Morrowind, aber haben sie jetzt durch Oblivion, das wirklich viele Fehler hatte und stark wie soll ich sagen, ich mochte den Artstyle nicht. Für mich hat da alles ein bisschen zu sehr geschienen. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Es ist ja, da nicht. Es war schon alles ein bisschen glatt gelutscht und sehr genau. High Fantasy halt, nicht dieses Dreckige. Ja, ja genau, das hat ein bisschen gefehlt und die Städte waren sehr ähnlich aufgebaut. Skyrim hat sehr viel mehr. Die Story ist sehr viel besser, die Hauptstory, muss ich echt sagen. Die Quests sind wiederum sehr gut. Ja, es ist einfach, es ist ein weiteres Elder Scrolls-Spiel. Es ist nicht groß anders. Es ist einfach viel besser. Und genau, dieser nächste halt Schritt noch, kommt vielleicht. Ja, es ist halt immer noch es ist was Menschengeschaffenes und ich habe vielleicht was Besseres erwartet. Es ist halt ein Evolutionsschritt und keine Revolution des Gaming-Genres insgesamt. Es ist halt. Auf keinen Fall. Also, das hätte ich jetzt nicht wirklich erwartet. Also, Sie haben selbst gesagt vorher. Wer Oblivion nicht mag oder nicht mochte, wird Skyrim nicht mögen. Es gibt Todd Howard, der Designer, hat das selbst gesagt, beispielsweise. Es ist nicht so, dass es. Skyrim ist eine Verbesserung von Oblivion. Es ist viel besser. Es ist perfektioniert. Die Welt ist einfach viel geiler gemacht. Es gibt mehr Abwechslung und es wirkt viel natürlicher. Es ist einfach ein viel besseres Spiel. Und Oblivion war schon unglaublich gut für ein Rollenspiel und ist schon nicht neue Wege gegangen, aber es ist insofern innovativ gewesen, dass viel mehr Leute dazu gekommen sind, das Spiel zu spielen. Und Skyrim hat Rekorde geschlagen für ein RPG, das nicht Final Fantasy heißt. Das Spiel hat sich in den ersten zwei Tagen 3,5 Millionen Mal verkauft und das ohne die Steam-Downloads zu zählen. Was wahrscheinlich nochmal so viel ist. Das ist absoluter Rekord für ein RPG und diese Komplexität in einem Spiel wie soll ich sagen, diese Komplexität an die große Masse verkaufen zu können, ist meiner Meinung nach schon extrem wichtig für Rollenspiele allgemein. Das Spiel selbst ist einfach eine Verbesserung von Oblivion. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Ich meine, rein jetzt vom Internet-Hype her müsste man ja meinen, das könnte Modern Warfare Konkurrenz machen. Und wenn es das machen würde, ich wäre so stolz auf die Gaming-Community. Nein, kann Modern Warfare Konkurrenz machen. Unmöglich. Zurzeit unmöglich. Ah. Nein, aber ich glaube, das ist auch vermessen, jetzt das zu denken, weil so ein Modern Warfare-Spiel verkauft sich 30 Millionen Mal. Ein RPG konnte sich. Ich meine, ein Final Fantasy konnte sich mal 10 Millionen Mal verkaufen, aber mehr dann auch nicht. Und bei Skyrim wird das nicht groß anders sein. Ich denke, wir haben da vielleicht 10 bis 15 Millionen. Aber konkurrieren mit Modern Warfare kann zurzeit kein Spiel, außer vielleicht Wii Fit und so weiter. Ja. Es ist halt nur. Schade. Die Medienberichterstattung bringt da irgendwie so ein falsches Bild davon, wie erfolgreich Spiele werden oder nicht werden. Ich meine, Wii Fit oder das neue Modern Warfare, du hörst nichts. Alle Kanäle, alle Podcasts oder auch, ich habe heute auch schon gedacht, sollen wir von Anfang an festlegen, dass wir nicht über Skyrim reden, weil jeder über Skyrim redet, andauernd. ich glaube, es ist einfach so, dass bisher ein sehr erfolgreiches Spiel, ein sehr erfolgreiches Rollenspiel sich 1 Million Mal verkauft. Borderlands, wisst ihr noch? Das war ein Überraschungshit, aber es war nur 1 Million, das ist nichts. Was war das nochmal? Das Medal of Honor? Oder wie hieß das, der andere große Shooter? Nicht wirklich große Shooter, aber von dem man ziemlich viel erwartet hatte. Letztes oder dieses Jahr? So ein Kriegsshooter. Homefront. Du meinst aber nicht Battlefield? Nein, Homefront. Ach, Homefront. Okay. Homefront hat sich, so viel ich weiß, 2 Millionen Mal verkauft. Und das Entwicklerstudio wurde aufgelöst, weil sich das Spiel nur 2 Millionen Mal verkauft hat. Ein Borderlands verkauft sich 1 Million Mal und ist ein Überraschungshit und es gibt ein Sequel. Das ist die Anforderungen an ein RPG sind viel niedriger. Und deshalb ist es auch ein Riesenerfolg für Skyrim und für Rollenspiele allgemein, dass sie da. Vielleicht gibt es dadurch auch mehr und man hat auch gesehen, nächstes Jahr erscheint eine ganz neue Rollenspielserie, was es auch sehr selten gibt, dass es eine neue große Reihe kreiert wird. Das letzte Mal hatten wir es gesehen mit Dragon Age. Das ist auch schon 2 Jahre her. Und nächstes Jahr kommt, wie hieß es nochmal? The Reckoning Kingdoms of Amalur. Ah, okay. Nie vom, gehört. Ja, das ist vom Lead-Designer von Morrowind und Oblivion. Ah, okay. Der ist ja nicht mehr dabei im Team von Elder Scrolls. Und der macht jetzt ein neues Spiel. Es ist allerdings Third Person und es ist ziemlich anders, aber es ist was Neues. Und ich bin immer froh, wenn das Genre Rollenspiel so Zuwachs bekommt. Habt ihr mal übers neue Modern Warfare zumindest mal drüber geguckt? Ich habe die ganzen Videos gesehen. Nein, ich wurde zwar neulich gefragt, ob ich es wem kaufe, aber selber drüber geguckt noch nicht. Aber ich glaube, damit wollte ich auch nur von meinem Frust ablenken, weil ich mir nämlich das neue Herr der Ringe gekauft habe. Und das habe ich bitter bereut. Und deswegen versuche ich mir im Moment eben nicht Modern Warfare anzugucken, weil ich sonst wahrscheinlich kläglich in mein Kissen weinen werde. Also, ich weiß, du machst da noch eine Review zu, aber was kannst du uns sonst das noch sagen über das Herr der Ringe-Spiel? Genau, was du jetzt vielleicht nicht unbedingt gesagt hast oder zusammenfassen oder sowas über das Herr der Ringe-Spiel? Ich finde, das sage ich in meinem Review auch, was jetzt, ich meine, jetzt am Aufnahmetag rede ich jetzt mal von, es wird morgen kommen, denke ich mal, aber in dem Review werde ich sagen, es ist halt von Snowblind. Und die haben ja zum Beispiel auch die Champions-Reihe gemacht oder die Baldur's Gate-Reihe. Und es sind halt die Dark Alliance-Reihe, Dungeon Crawler. Natürlich. Halt. BioWare genau. Ist. Ja, ja, gut. Ja, Hack'n'Slay, genau. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Okay. Nee. Nur es gibt deswegen, viele PC-Spieler, die wütend werden, wenn man sagt, ja, Baldur's Gate bestehe aus Dark Alliance. Die viele PC-Spieler hassen diese Dark Alliance-Reihe und hätten lieber ein neues Baldur's Gate. Tut es mir leid, liebe engstirnige Pisser. Ich rede natürlich von der Dark Alliance-Reihe. Jetzt sind sie sicher glücklich. Sehr diplomatisch. Ja. Was soll denn das? Nein, auf jeden Fall muss ich sagen, wer die Spiele wirklich gut fand, wird mit Herr der Ringe Krieg im Norden auch viel Spaß haben. Das Ding ist, du darfst dir nicht denken, ich spiele gerade ein Herr der Ringe. Das ist das Ding. Du musst dir wirklich denken, das ist jetzt nicht Herr der Ringe Krieg im Norden, sondern das ist Champions in Mittelerde oder so. Dann macht es Spaß, dann ist es in Ordnung. Aber wenn man da wirklich mit dem Vorsatz dran geht, ich spiele jetzt ein Herr der Ringe, dann ist man einfach nur maßlos enttäuscht. Aber das ist auch, glaube ich, einfach so ein Ding. Die Ansprüche an Herr der Ringe sind einfach gigantisch, denke ich mal. Gerade weil die Welt ja so quasi endlos detailliert sein kann. Ja, aber denkst du, und dass diese ganze Weltkarte und so die Ansprüche und es kann alles endlos hoch sein. Und ich denke wirklich, dass es auch daran liegt, dass Spiele über Filme ja generell Kacke sind und auch gerade naja, dass Herr der Ringe einfach Spiele so nicht. Fast unerreichbarer Klotz ist. Bitte? Also ich glaube nicht, dass die Ansprüche wirklich so hoch sind. Ich glaube, inzwischen haben wir ziemlich kleine Ansprüche. Inzwischen ist es einfach so, dass man ein gutes Spiel haben möchte. Oder bei mir ist es so, ich hätte einfach gern ein Rollenspiel dazu, weil sich das einfach so perfekt eignen würde. Und ich fand übrigens die Spiele zum Film, da gab es nur 2 von, fand ich gut. Und also ich weiß nicht, ich hab nur die Gefährten. Für, das war ja nicht zum Film, PS2. Das war ja... Hatte eine andere Lizenz, das Nein, war die Lizenz zum Das ist zum das Einzige, Buch. Was ich habe und das finde ich zum Beispiel ist eine Riesengrütze. Ich fand das gut. Das ist ein riesenbeschissenes Spiel meiner Meinung nach. Und keine also Ahnung, ich mochte das total und das ist wahrscheinlich eines der besten Herr-der-Ringe-Spiele. Nachher gab es diese beiden Strategiespiele, Schlacht über Mittelerde oder Schlacht um Mittelerde. Hast du die mal gespielt? Angespielt, ja, den zweiten Teil. Ja, das waren einfach Strategiespiele, leider wenig Umfang. War aber okay. Und was gab's dann noch? Da gab's dieses Rollenspiel Das dritte Zeitalter. Das war eine Final Fantasy X Kopie. Also das gleiche Kampfsystem und so weiter. War das das, wo man auch zu zweit gleichzeitig zocken konnte? Genau, nur in den Kämpfen allerdings, genau. Ah ja, doch, das war cool. Ja, genau. Also nur deswegen. Ja, man folgte den Gefährten im Grunde, man spielte neue Charaktere. Und man ist denen einfach auf der Spur die ganze Zeit. Deshalb ist die Geschichte jetzt nicht besonders gut. Deshalb habe ich mir so viel erhofft von Krieg im Norden, weil sie endlich mal eine neue Geschichte erzählen wollen. Und ich dachte mir, dass selbst wenn es jetzt ein Action-Adventure ist, ich hatte echt, ich glaube nicht mal, dass meine Ansprüche so hoch waren. Ich wollte einfach mal ein Spiel, dass die Story so in den Vordergrund bringt. Eine Geschichte oder nicht. Die Welt oder sowas. Ja, es gibt's scheinbar immer noch nicht. Das tut's nicht. Scheiße. Es ist halt, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Kackspiel, das habe ich ja schon gesagt. Ich will auch nicht unbedingt von Ansprüchen sprechen, aber man erwartet ja irgendwie was, zumindest ich. Wenn ich denke, gerade ein brandneu rausgekommen für die technisch doch gute PS3 und alles, und dann habe ich da ein Spiel, was quasi die Kampfsteuerung von den Champions-Spielen komplett 1:1 umgesetzt hat wieder, und grafisch haut mich das jetzt auch nicht um, und die Sachen, die hinten auf der Packung stehen, stimmen schlichtweg nicht. Und so weiter, dann finde ich das schon recht bitter und sag dann auch ganz gerne mal, dass es meinen Erwartungen an ein brandneues Herr der Ringe-Spiel wirklich null rankommt. Es ist zum Beispiel so, dass da hinten drauf steht, stelle deine eigene Gefolgschaft zusammen. Das ist allerdings riesengroßer Schwachsinn. Du hast 3 Leute vorgegeben und kannst dir einen aussuchen, welchen du spielen willst, und die anderen beiden sind deine Gefolgschaft. Ja, da wundere ich mich auch quasi. Und das ist dann quasi dieses, stell deine Gefolgschaft zusammen. So, das ist dann so ein Riesenfeature. Und ich dachte mir echt, gerade weil da stand, das brüstet sich sogar damit hier, 100% Uncut, brutale Kämpfe, und dann ist da überall so rumspritzendes Blut und so. Also, ich dachte wirklich, weil da stand, hier Gefolgschaft zusammenstellen und so weiter und tolle Geschichte und so, dass es wirklich so ein Rollenspiel ist. Ein storygelenktes Rollenspiel. Es ist aber wirklich einfach eine Wiederaufwärmung von einem alten Hack'n'Slay mit einer anderen Steuerung allerdings. Nicht mehr diese Diablo-mäßige von oben, sondern dieses Mal, ja, Hack'n'Slay-typischer. ich sag mal so grob Darksiders. Mhm. Aber einfach ohne die ganzen Puzzles und so weiter, sondern nur das langweilige Gekämpfe. Genau. Ja. Ich versuche es möglichst neutral auszudrücken, aber wie man merkt, fällt mir das schwer, Worte zu finden dafür. Und ich will ja auch nicht mein komplettes Review jetzt zitieren. Auf jeden Fall haut's mich nicht um. Vor allem das Level-System ist, keine Ahnung, schwach. Es ist quasi einfach, Level up, dann gehst du ins Menü, hast dann da deine 4 Standardattribute, irgendwie Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer und noch irgendwas, Intelligenz, glaube ich, und da verteilst du dann irgendwie 3 Punkte drauf. Fertig. So, das weiß ich nicht, da hätte ich mir auch ein bisschen Innovation gewünscht. Oder du hast halt wie in WoW, wie in Titan Quest oder so, dein Brett mit irgendwelchen Fähigkeiten, was du von oben nach unten halt füllen kannst. Ne? Hm. Versteht ihr das? Oder? Ja, gut. Ja. Das hast du halt auch, und das ist auch ziemlich klein. So, das ist halt relativ schwach, ich weiß auch nicht. Mir gefällt das Spiel insgesamt als ein Herr der Ringe-Spiel nicht, aber wenn ich mir jetzt denke, okay, das ist kein Herr der Ringe, das ist irgendein anderes Fantasy-Gekloppe, dann kann ich es auch spielen, dann kann ich damit leben, so, aber die Kohle, die ich da jetzt für rausgehauen habe, ist es definitiv nicht wert. Also 30 Euro könnte ich noch mit, da könnte ich sagen, okay, alles klar, aber jetzt wirklich den Vollpreis für ein neues Spiel, dafür hat es wirklich zu wenig Neues. Komischerweise hatte ich letztens mit einem Gameboy-Spiel exakt dasselbe Problem. Und zwar ist das ein Batman-Spiel, und es ist an und für sich eigentlich ein recht guter Plattformer mit Shooter-Einlagen. Aber es ist halt absolut kein Batman-Spiel, weil du halt permanent ballerst. Du hast halt von Anfang an eine Wumme, kannst die upgraden, damit du halt schneller und mehr schießt, aber du schießt halt auf alles. Du kannst, wenn du Glück hast, den Batarang finden, aber in der Regel ballerst du dich durch die Welten. Und da muss ich auch permanent ausblenden, dass das gerade ein Batman-Spiel sein soll. Dann geht's eigentlich. Dann ist es ein recht gutes Spiel, ja, aber ich verstehe dein Problem. Richtig, das ist auch mal schwer in Worte zu fassen. Das meine ich mit, man erwartet einfach was anderes und ist dann aufgrund dessen enttäuscht. Obwohl das Spiel vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich meine, mir gefällt das jetzt nicht unbedingt so. Ich spiele dann lieber ein Champions-Teil, aber ich weiß nicht. Man hat einfach was so anderes erwartet, dass man doch enttäuscht ist vom Gesamtpaket. Ich weiß auch nicht. Ist vielleicht so ein kleiner persönlicher, kindlicher Manjo-Effekt oder so, aber keine Ahnung. Ja, es ist halt. Ach, es ist jedes Mal, wie wenn ein neuer Star Wars rauskommt. Du denkst halt immer so, oh, das ist ganz toll und der tolle Onkel George wird mir wieder ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk schenken und dann machst du die Schachtel auf und da hat er irgendwie, weiß nicht, da ist nur Mist drin. Ist gerade nicht so die passende Metapher. Kommen wir von diesem traurigen Thema zu was Gutem. Habt ihr mal Bully gespielt? Für die PlayStation das 2 auf dem Internat? Das, GTA, ja, genau. GTA-Verschnitt. Nee, habe ich nicht. Genau, GTA in einem Internat. Aber es war nicht viel mehr als das noch. Und mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Jedenfalls hat Dan Houser, der Mann von Rockstar, natürlich mit seinem Bruder, hat in einem Interview gesagt, dass nachdem sie dann Max Payne 3 fertig haben und das dann rausgekommen ist, dann könnte es durchaus sein, dass sie sich mit einem weiteren Bully-Spiel beschäftigen werden. Ja, also das klingt meiner Meinung nach ganz gut. Habt ihr da irgendwas? Hätte ich nie gedacht. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Das ist mit einer der am schlechtesten, mit Abstand schlechtesten verkauften GTA 3D-Teile später. Und ich glaube auch der einzige GTA 3D, also das einzige GTA Spiel in 3D, das nicht in den USA spielt und halt nicht so ein erwachsenes Setting hat. Es war aber in der USA. Ah, stimmt. Ich dachte gerade, das wäre in England. So Midwestern Area, das war so ein Internat und ja, das wirkt zuerst mal nicht so, aber es war so dieses spießige. Du nennst es immer GTA. Meinst du, sie hätten es lieber GTA nennen sollen? Ja, vielleicht hätte das doch ein bisschen gezogen, aber. Ja, gut, man kann keine Autos fahren, das gibt dann wenig Sinn. Ja, das wäre irreführend. Ja. Aber cool, hat freut es sich, mich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich nochmal trauen. Hat es sich denn so schlecht verkauft? Weil natürlich hat es sich nie so gut verkauft wie jetzt ein GTA-Spiel, aber. Okay. Ja, klar. Also, das kam nach San Andreas, oder? Und ich meine, wenn du es damit vergleichst, ist natürlich lächerlich. Aber da sieht so gut wie jedes Spiel lächerlich aus gegen die Verkaufszahlen von San Andreas. Ja, das hat sich, glaube ich, irgendwie 20 Millionen Mal verkauft oder sowas, allein auf der PS2. Das ist extrem. Ja. Ich habe es nur auf dem PC gespielt. Pervers. Ja, aber ich denke, dass sie werden da auch nicht dasselbe Budget jetzt reinstecken wie jetzt in ein GTA. Selbst in Max Payne 3 werden sie nicht so viel investieren, aber die Frage ist natürlich schon, ob sich das lohnt. Aber es hat auch so ein bisschen einen Kultstatus bekommen in den letzten paar Jahren. Es gibt viele Fans davon, viele haben das erst später gespielt, denn sie haben es ja für die Wii und für die Xbox 360 nochmal rausgebracht. Wobei die Xbox 360-Version scheiße war. Ach, wieso? Ja, anscheinend gab es da viele Fehler und schlechte Grafik und so weiter. Und ja, es war sicherlich bessere Grafik als auf der PS2, aber anscheinend nicht wirklich gut genug. Ja, ich sehe gerade 2,3 Millionen Mal hat sich das verkauft. Das ist wirklich nicht besonders gut für so einen Rockstar-Titel. Genau, ja. Wobei, sie haben ja auch so ein Tischtennisspiel gemacht. Kennt ihr das? Echt? Ja, war das Rockstar. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, das war auch für die Xbox 360. Das kann also nicht sehr alt sein. War auch ein sehr gutes Spiel. Aber sie haben sicherlich mehr investiert in das Bully-Spiel. Ja, wahrscheinlich. Ansonsten, ja, Max Payne 3. Gut, Rockstar ist ja mittlerweile auch riesig mit 1000 Abteilungen. Ich glaube, wir machen immer den Fehler, dass wir uns das so total falsch vorstellen. Ja, aber so diese Hauptspiele werden auf jeden Fall von den Leuten auch. Dan Houser schreibt ja auch sehr viele, eigentlich überall die Dialoge und die Geschichten und so weiter. Das merkt man auch, ja. Max Payne 3, freut ihr euch da drauf oder werdet ihr euch das überhaupt holen? Was ist euer Eindruck? Ich glaube, ich bin wie der Rest der Welt immer noch total verschreckt von diesem Glatzen Max Payne in dem Hawaii-Hemd oder was da zwischendrin war. Da gab es ja mal diese Konzeptbilder, wie er aussehen sollte, was sie jetzt zum Glück revidiert haben. Nein, das ist immer noch so. Der hat eine Glatze und einen Bart, aber der rasiert sich das irgendwann ab. Also beziehungsweise der hat am Anfang die normalen Haare. Er rasiert und man sieht, Glatze warum. Ab oder was? Bist du bekloppt? Nee. Oder? Also das will ich sehen, dass man sich eine Glatze abrasiert. Er hat am Anfang dieselben Haare wie sonst. wie in den Elternspielen. Und es gibt einen bestimmten Grund, warum er sie sich dann abrasiert. Leukämie oder was? Diese... Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass er immer noch eine Glatze haben wird, aber erst später im Spiel. Und es war vielleicht eine schlechte Entscheidung, das so zu zeigen, gleich am Anfang. Ja, also ich bin zwiegespalten. Ich erwarte nicht mehr viel, weil das Geile an Max Payne 1 war A, Bullet Time. Das haut heute niemand mehr vom Hocker. Und B, die Story. Ja. Aber die, finde ich, hat im zweiten Teil schon ziemlich abgebaut. Und ja, deswegen, nee, ich glaube nicht. Nee, ich bin nicht euphorisch. Ja, ich auch nicht. Muss ich auch sagen. Ich auch nicht. Ja, es gibt so viele Dinge, die irgendwie interessant erscheinen. Und das ist so, muss man wirklich noch ein Spiel machen? Und wenn, dann ist es doch ein bisschen schade, dass man nicht dieses Noir-Setting und so wieder so hat. Diesmal mit guter Grafik. Wäre doch schön gewesen, aber... Ja, wie viel Sinn gibt es überhaupt noch, seine Geschichte weiter zu erzählen? Das ist vielleicht noch ein anderer Punkt. Aber es ist klar, das ist der Name und der Name verkauft sich. Von daher ist es ziemlich klar. Kann das sein, dass wir genauso auf den Arsch fallen wie bei Duke Nukem? Möglich. Das ist zwar nicht zu erwarten, aber kann passieren. Aber ja, Rockstar, oder? Das ist... wird wahrscheinlich schon besser sein. Ja, nicht, dass jetzt Gearbox scheiße ist, aber Gearbox hat ja das nur da ein bisschen, die Grafik ein bisschen verschönert und ansonsten das Spiel rausgebracht, wie es war. Ja. Aber die haben Gewinn damit gemacht, ne? Das habe ich letztens gesehen. Insgesamt haben die mit dem Spiel am Ende wieder Gewinn gemacht. Das Duke ist, Nukem meinst du? Unfassbar. Die haben ja auch nicht viel Aufwand reingesteckt. Ah, da sind extrem viele Millionen dahinter, wenn du die ganzen 12, 13 Jahre bedenkst. Das genau, die haben die ganzen Schulden ja mit übernehmen müssen. Das hat sich echt gelohnt, ja? Wow. Ja, also es ist nicht viel, aber es hat sich irgendwie gerade so amortisiert und eigentlich wollten sie es ja nur machen, damit es halt so als Fanservice, damit es raus ist und damit die Marke nicht tot ist und damit Gearbox jetzt halt ein ordentliches Spiel machen kann. Aber selbst mit dem Spiel jetzt haben sie noch Gewinn gemacht am Ende. Irre. Obwohl jeder sagt, das ist Kacke, aber ich kenne auch niemanden, der sagt, er spielt es gerne. Ich kenne nur immer Leute, die halt sagen, okay, ich habe die Schachtel bei mir stehen und ich schaue mir gerne die Schachtel an und denke dabei unfassbar, dass ich dieses Spiel in Händen halten kann. Aber das ist auch alles. Niemand will es spielen. Ja, ich glaube, viele Leute haben es sich gekauft, damit sie es einfach haben als historisches Objekt sozusagen. Ja, das Running Gag zum in den Schrank stellen. Aber ich glaube, Gearbox kriegt, wenn sie jetzt ein neues Duke Nukem machen, ein ganz gutes Spiel hin. Nichts, was mich jetzt interessieren würde, weil ich einfach nicht besonders drauf stehe und so, aber ich glaube, das kriegen sie hin. Das ist auf jeden Fall besser. Ja, das müssen die hinkriegen. Habt ihr denn mal Battlefield 3 gespielt? Jemand von euch? Nee, auch nicht. Ich habe nur Videos gesehen dann. Ja, ich habe es auch nicht gespielt. Wollte es mir ursprünglich mal kaufen, weil ich Bad Company 2 total mochte und den ersten auch, aber irgendwie ist da total... Ich habe das Gefühl, sie haben einen Rückschritt gemacht, was das Online angeht. Von dem, was ich gehört habe, ist es unmöglich, in einen Squad zu kommen. Und das war ja automatisch damals in Bad Company 2. Ja, okay. Und die Story soll jetzt eine Black Ops-Kopie sein. Und das war eigentlich das Coole an der Story von Bad Company. Dieses... es war ein Kriegsspiel, aber es war witzig. Und es war... man hat schlussendlich nach Gold gesucht. Das hatte echt was. Ja. So was von Jarhead und so weiter. Aber jetzt ist es wieder so die totale Scheiße. Übrigens, wer sagt, dass es die Story ist jetzt von Black Ops geklaut? Black Ops hat die Story von zum Beispiel Black geklaut. Kennt das jemand? Ja, ich hab's mal gespielt, aber da war noch mehr Spiele. Ja. Es ist genau dieselbe Geschichte und genau gleich aufgebaut. Von wegen, der ist da, wird gefragt, was denn da genau war und man spielt diese Rückblicke. Okay. Ja, ich hab's damals schon irgendwie nicht mehr neu gefunden und jetzt nochmal, nochmal. Wieso macht die Gaming-Industrie das immer wieder? Ich meine, erst war es das Prinzessinnen-Retten und jetzt ist es das, ja, Typ wird ausgefragt und man erlebt seine Rückblicke. Warum kommt das immer so? Warum konnten die sich damals nicht ausdenken, dass irgendwas anderes gekidnappt wird oder dass man aus irgendeinem anderen Grund zum Levelende rennen muss? Und wieso denken sich jetzt auch da alle Leute immer nur, oh, ist voll geil, den 16.000. Soldaten zu spielen, der verhört wird und dessen Erinnerungen man erlebt. Was geht denn ab? Ich weiß es auch nicht. Es ist Ich weiß sowieso nicht, wie lange wir noch diese modernen Kriegsshooter sehen werden, bis die Leute genug haben und dann kommt wieder was anderes. Weil ich meine, lange meinst Zeit gab es nur den, diese... Ja? Ich meine, die Welle mit dem mit den ganzen Zweite Weltkriegs-Shootern, die ist ja so langsam endlich vorbei. Genau. Ja, die war ja auch. Die alten Call of Duty-Teile waren ja alle zeitig ungefähr gleich anzusiedeln. Und Medal of Honor und, ja, genau. Medal of Honor auch, genau, obwohl ich Medal of Honor teilweise besser finde als die alten Call of Duty-Teile. Ja, ich auch. Aber gut, das ist Geschmackssache. Aber ich meine, jetzt diese modernen, die futuristischen Kriegsdinger, die wird's noch ein bisschen länger geben, denke ich mal, so Richtung Crysis und so weiter und Halo und so, was ja nicht wirklich so endlos futuristisch ist. Es ist halt nicht dieses, ich sag mal, endlos cyber-futuristisch und keiner geht mehr zu Fuß, alle schweben nur noch und so, sondern es ist ja so ein, ich sag mal, halb-futuristisch. So, die Waffen sind halt ein bisschen fortgeschrittener und so. Aber die Welt an sich ist noch einigermaßen, Standard geblieben. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausdrücke. Ja, aber ich meine, was sich ja verkauft... Ja, es ist ein wahrscheinliches Bild der Zukunft. Ich meine, was sich ja verkauft, genau, ist Modern Warfare. Da ist Crysis nichts dagegen, da ist Halo nichts dagegen. Und, ja, richtig, aber ich meine, von der zeitlichen Ansiedlung wird es diese Dinger noch ein bisschen länger geben. Jetzt noch. Ich denke auch, ja. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich mal, dass diese ganzen Kriegsshooter irgendwann mal aufhören und dass es irgendwann auch mal wieder eine richtige Story dahinter gibt, als immer nur, wie ja schon gesagt, Soldat XY sucht irgendwas oder braucht irgendwas und ja, läuft dann durch namenlose Heere von Soldaten und das ist bescheuert. Ich weiß nicht, es gibt durchaus gute Geschichten, die man erzählen könnte in einem Kriegsshooter und wirklich, ohne jetzt, habt ihr das mitbekommen? Ich muss jetzt nochmal auf Uncharted 3 eingehen. Da gab es ein Making-of. Und das hat jetzt nichts mit Kriegsshootern zu tun, sondern sowas Allgemeines, dass ich sagen möchte, Making-of, wo sie gesagt haben, man überlegt sich diese ganze Set-Piece-Moments, also irgendwie, dass er da in einem Dorf ist und ein Panzer fährt hinter ihm her und auf der Seite überall diese Söldner und so weiter, dass man sich diese Punkte überlegt, diese Set-Piece-Moments und darum dann eine Geschichte schreibt. Dass das so, so machen sie das bei den Uncharted-Spielen. Meiner Meinung nach merkt man das. Andere würden jetzt das Gegenteil sagen und so weiter, aber ich, wenn man jetzt die Call of Duty-Serie ansieht, das ist genau das. Und ja, vielleicht brauchst du es einfach, um ein Spiel, das so erfolgreich ist, zu machen, aber das finde ich einfach zum Kotzen so. Irgendwie. Ja, aber es spricht mich nicht an. Bei manchen Actionfilmen auch so. Ja, klar, deshalb schaue ich auch kaum Actionfilme. Inzwischen. Ich hab's einfach satt. Ja, gut. Es dauert halt. Das ist, ich meine, es war im Theater und im Film auch nicht anders. Bestimmte Genres brauchen länger, um zu reifen. Und ich denke jetzt halt, Action ist eher noch eine relativ frühe Stufe. Und ich glaube halt, bis wir das Äquivalent zu einem guten Drama kriegen als Spiel, das dauert viel länger, weil das halt spielmechanisch viel schwieriger darzustellen ist. Weil Action ist halt, ja gut, du setzt zwei Leute in den Raum, gibst beiden Waffen und ab dann ist halt die Anzahl der Möglichkeiten dieser Personen, wie sie miteinander agieren und was passieren kann, ist sehr begrenzt. Aber weißt du, jetzt setzt du die beiden Personen in den Raum, siehst du nicht so? Ich sehe das nicht so. Ich finde, man kann Shooter machen mit guten Geschichten. Locker. Ja, mit guten Geschichten, aber ja, der Grund, warum Spiele momentan halt meistens auf so eine relativ stumpfe Gewaltsache hinauslaufen, ist halt, weil du die Interaktion irgendwie begrenzen musst, damit du halt ein gutes Spiel programmieren kannst. Du könntest kein Spiel programmieren momentan, wo es darum geht, dass du irgendwie zwei Leute hast in einem Raum und der eine ist, was weiß ich, Existenzialist und der andere irgendwie ist total Richtung Schopenhauer und jetzt simulierst du irgendwie, einen von den beiden bist du und du kannst mit dem anderen frei diskutieren. Wäre viel komplexer natürlich, als halt, der hat eine Wumme, du hast eine Wumme. Fertig. Aber ich meine, Bioshock war ein Erfolg. Ich weiß nicht, und das ist auch im Grunde, was man macht, es ist einfach Gewalt. Mehr nicht. Und das muss es auch nicht, ich sag nicht, es muss mehr als das sein. Von einem Shooter kann man nichts anderes erwarten, als dass man schießt, und das ist okay. Aber man kann das doch besser machen irgendwie. Ich weiß, es ist nicht nötig. Gründe angeben oder so, ja. Aber man kann definitiv gute Geschichten erzählen oder gute Themen ansprechen in Es ist einfach so, dass keiner, dass dieser, weiß Gott, wie viele Millionen das gekauft haben, jetzt das neue Modern Warfare, dass es einfach keiner wirklich erwartet. Wobei, die Leute sind ja so froh über diese Geschichte. Und das, ja, das begreife ich einfach nicht. Es gibt wirklich Leute, die kaufen sich das für die Geschichte. Und da frage ich mich echt. Na, sie behaupten die Geschichte, aber ich glaube, sie meinen die Setpieces. Sie wollen halt diesen geilen Abenteuerfilm erleben, indem man irgendwie aus dem Flugzeug rausfliegt oder so. Die Frage ist halt, ich meine, wenn ich jetzt auch einem 10-jährigen Actionfilm zeige, in dem der halt um Setpieces rumgebaut ist, ist der gut unterhalten. Wenn ich den aber jetzt irgendwie im Westen nichts Neues zeige, dann langweilt er sich, weil irgendwie 10 Minuten nur gezeigt wird, wie die in einem Schützengraben hocken. Weil das halt einfach nur widerspiegeln soll, okay, die sind dort lange gehockt und das war langweilig und das war zermürbend. Die Frage ist halt, sind wir jetzt schon so reif, dass wenn wir einen Kriegsshooter hätten, der halt einfach sagt, okay, ihr sitzt hier jetzt 10 Minuten und es passiert nichts. Ihr sitzt nur im Schützengraben und wartet, dass die Feinde kommen und vielleicht sterbt ihr dann sofort. Sind wir schon reif, so ein Spiel zu spielen und dann an der Stelle zu sagen, oh, das war jetzt aber eine interessante Erfahrung. Ich glaube, die meisten von uns würden halt sagen, das hat jetzt keinen Spaß gemacht, Punkt, scheiß Spiel. Ja. Ja. Ja, gut, klar. Leider. Ich warte immer noch auf die Spielfassung vom Film Die Brücke, wo gar nichts passiert. Bis auf, dass auf den Feind gewartet wird. Aber das ist jetzt schon wieder schlecht. Gelaber außerhalb der Kenntnis sehr, sehr vieler hier. Weil ich meine, wer kennt großartig Die Brücke? Damit sagen, wir haben dein Niveau nicht, oder was? Nein, Quatsch, aber ich sag mal, mit schmiert. Nein, aber ich meine, ich höre mir keinen Gaming-Podcast an, um was über Die Brücke zu hören. Was ich vielleicht noch gar nicht kenne. Was ja auch nicht schlimm ist. Nicht uns gedisst, sondern unsere Zuhörer. Super, ja. Okay. Ich glaube, wir sind einfach nicht so weit, dass das einfach... Ich glaube, wir werden nie so weit sein, dass sich das so gut verkaufen wird. Es gibt ja Spiele, die sowas machen. Es gibt einfach zu wenige. Aber momentan sind halt alle hinten, ja, nach diesen 30 Millionen. Oder die wollen einfach, dass ihr Spiel so viel Geld macht. Und das wird es nicht. Außer es ist, ja. Ja, außerdem, ich meine, das ist in den anderen Medien ja nicht anders. Also die Bestseller-Bücher und die Blockbuster-Filme sind auch nichts, wo man, wenn man sich wirklich viel mit dem Medium beschäftigt, wo man dann noch sagt, hui, grandios, was da alles eingepackt ist. Aber du siehst bei Filmen immer wieder die Tendenz, dass es jedes Jahr zumindest einen Blockbuster gibt. Ich glaube, das war letztes Jahr Inception. Ein Blockbuster, der seine, oder war das dieses Jahr, seine Zuschauer ernst nimmt und von ihnen erwarten kann, dass sie auch mal nachdenken während eines Films. Und trotzdem hat der Film Erfolg. Ich habe bei Spielen das Gefühl, dass sie das überhaupt nicht irgendwie, dass sie überhaupt nichts vom Spieler erwarten. Dass sie denken, ja, okay, das soll jetzt den meisten zusagen, also machen wir lieber was. Naja. Ja. Wir ziehen hier alle Hater auf uns. Ich wollte gerade für einen Moment sagen, dass Spiele teurer sind, aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich meine, bei diesen krassen Blockbuster-Filmen, Inception war bestimmt auch nicht billig. Sonst hätte ich gesagt, das Risiko ist bei Spielen einfach größer. Ach, ja gut. Ja, stimmt also schon. Ein GTA 4 hat sich, hat so viel ich weiß, 100 Millionen gekostet. Es gibt Filme, die sich, die 100 Millionen kosten. Es gibt sogar Filme, die kosten 400 Millionen. Aber das war jetzt zum Beispiel, glaube ich, Avatar oder sowas. Das hat das locker eingespielt. Aber es ist sehr vergleichbar. Es gibt allerdings mehr Filme, die höheres Budget haben als Spiele. Es gibt da noch viele Spiele, die eher so ein paar Millionchen haben. Aber schlussendlich ist es doch ziemlich vergleichbar. Nur machen halt die großen Spiele mehr Geld als die großen Filme. Mhm. Inzwischen, ja. Ich schaue mir gerade hier, Inception hatte 160 Millionen Budget. Also so viel Budget gab es jetzt noch nicht für ein Spiel. Ah, okay. Ich schaue hier gerade, ob ich noch andere News habe. Habt ihr das, genau, ich glaube, damit können wir auch abschließen. Habt ihr das gehört von wegen der Peter, dass die Ah, wegen dem Tanuki-Suit, ja. Genau, genau. Das war ein also, Scherz, oder? Also Peter hat irgendwie geschrieben, ja, hier von wegen Tierquälerei und Mario verherrlicht Pelz tragen, weil er ja genau, für die, das den nicht Tanuki-Anzug wissen, genau. dreht. Er hat in Super Mario Brothers 3 und jetzt in neuen, wie hieß es nochmal, Super Mario 3D Land, glaube ich, oder? Ja. Ja. Hat er den Tanuki-Suit, ja. mit dem er fliegen kann. Mhm. Was auch immer das, wir sehen, ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls sagte die Peter natürlich, das sei das Letzte und so weiter. Und jetzt ist herausgekommen, dass sie das eigentlich nur gemacht haben, damit sie ein eigenes Spiel produzieren können. Hast du es auch gehört, Gamernet? Ja, ja, irgendwie rennst du als Mario rum und dein Anzug tropft die ganze Zeit mit Blut und so. Ja, genau. Es ist für die halt auch nur, es ist nur Werbung für die selber auch, ja. Ja, also. Das ist ja auch, also. Nintendo hat auch darauf geantwortet, dass quasi Mario ja gar nicht den Tanuki trägt, weil, also in der japanischen Mythologie ist es scheinbar auch so, dass der Tanuki quasi so ein Meister der Verwandlung ist und, wenn er in Fabeln und so vorkommt, immer halt jemand ist, der sich quasi in jemand anders verwandelt. Also würde Mario sich quasi nur in den. Ja, also er zieht ihn nicht an, er verwandelt sich halt tatsächlich in ihn und dann haben sie es kulturell begründet und darauf hat Peter gemeint, ja, was labert ihr eigentlich, das war sowieso nur Spaß. Wir wurden also im Grunde getrollt von diesen Leuten und jeder hat sich aufgeregt. Das wäre auch ein bisschen lächerlich, wenn man sich für sowas inzwischen als Super Mario schon rechtfertigen müsste, also das wäre echt eine lächerliche Nummer. Ja. Vor allen Dingen in einem Spiel, in dem man sich danach auch einfach in eine Steinstatue verwandeln kann oder so. Von dort aus. Ja gut, in dem Sinne schlüpfen wir dann jetzt auch alle in unsere Tanuki-Suits und fliegen in eine erfolgreiche nächste Woche. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis dann. Bis dann. Oh Gott. Das war die schlichte Version, das war nicht die cheesy Version. Sag die cheesy Version. Das war aber schon cheesy, ey. Das war schon derbe cheesy. Dann sag mal die andere Version. Nee, das war die cheesy Version.